Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Die 1940 in der Normandie geborene Annie Ernaux gilt als eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Sie bezeichnet sich als Ethnologin ihrer selbst, als Schriftstellerin also, die mit der eigenen Biografie immer auch die gesellschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Zeit erkundet. Seit Jahrzehnten veröffentlicht sie Bücher, die sich zusammengenommen als fortlaufendes Erinnerungs- und Geschichtsprojekt beschreiben lassen. Zu ihren ersten Werken zählten in den 1980er Jahren Der Platz und Die Frau, präzise und nüchterne Annäherungen an das Leben ihrer verstorbenen Eltern. In ihrer Heimat Frankreich sind Annie Ernaux Werke seit langem bekannt und geschätzt. Im deutschsprachigen Raum wurde Ernaux erst in den vergangenen Jahren durch die Übersetzungen von Sonja Fink bekannt. 2017 erschien beispielsweise nach knapp 10 Jahren die deutsche Übersetzung von Les Années, Die Jahre. Darin beschreibt Ernaux eine Art kollektive Autobiografie, ein Frauenleben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von der Kindheit in der Nachkriegszeit über Studium, Liebschaften, Mutterschaft und das Älterwerden als Frau. Es geht bei Annie Ernaux immer wieder um zwei wesentliche Rahmenbedingungen ihrer Existenz, um ihre Herkunft aus einer Familie von Arbeitern und kleinen Händlern, in der sie die erste war, die studierte, und darum, wie es ist, mit einem weiblichen Körper geboren worden zu sein. Um die Erfahrungen des Frauseins geht es auch im heutigen Hörspiel mit dem Titel Erinnerung eines Mädchens. In dem 2016 erschienenen Roman unternimmt Annie Ernaux abermals den Versuch, einem zutiefst prägenden Erlebnis ihres Lebens auf die Spur zu kommen. Die Erzählerin ist Annie Ernaux der Gegenwart, die ihr eigenes Schreiben und Erinnern permanent reflektiert. Über sich selbst, das Mädchen von damals, spricht die 76-jährige Ernaux in der dritten Person. Viel Raum nehmen die Geschehnisse des Sommers 1958 ein, als die 18-jährige Annie in einem Ferienlager vom Chefbetreuer vergewaltigt wird, sich in diesen verliebt und von nun an versucht, so viele sexuelle Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Ernaux erörtert, inwiefern die Erfahrungen jenes Sommers ihren weiteren Lebensweg, ihre Selbstwahrnehmung und ihre psychische Gesundheit nachhaltig beeinflusst haben. Zwischen Macht und Unterwerfung, Erniedrigung, Emanzipation und Selbstbestimmung erstrecken sich die Geschehnisse dicht verschlungen über mehrere Jahre, in denen Annie den schmerzlichen und befreienden Prozess des Erwachsenwerdens durchläuft. Erst 55 Jahre später wird sie dazu in der Lage sein, sich mit dem Mädchen von damals auseinanderzusetzen. Keine Unterwerfung. Keine Einwilligung. Nur die unfassbare Wirklichkeit, die einen denken lässt, was geschieht mir gerade? Oder das geschieht gerade mir? Bloß gibt es da schon kein Ich mehr. Jedenfalls nicht mehr dasselbe. Du schwörst, alles zu vergessen und niemandem je davon zu erzählen. Erinnerung eines Mädchens. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernaux. Es war ein Sommer ohne meteorologische Besonderheiten. Der Sommer von Charles de Gaulles Rückkehr, des neuen Front und der neuen Republik. Pelé wurde Weltmeister. Tausende von Rekruten wurden nach Algerien geschickt. Und Dalida sang Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Der Sommer 1958. Wer es sich nicht leisten konnte, mit seinen Eltern an die Côte d'Azur zu fahren oder nach England, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, fuhr in eine der Ferienkolonien, die überall in Frankreich organisiert wurden, um Kinder zu betreuen. Es gibt kein einziges Foto von ihr. Aus dem Sommer 1958. Nicht einmal von ihrem Geburtstag, dem 18., den sie dort gefeiert hat, in der Kolonie.